Ja, hallo, hier ist Britta Schulze mit einer Sondersendung und zwar im Fraktal der Zeit. Im Fraktal der Zeit zwischen Kunst, Philosophie und Mathematik. Das ist ein großes, weites Thema. Und ich habe über Denkzeit ein Programm bekommen, ein Förderprogramm bekommen und hatte die Möglichkeit, mich sozusagen mit einem Thema wieder zu beschäftigen, was ich in der Diplomzeit aufgenommen habe. Und ich muss sagen, also das ist schon sehr lange her, das war 1999. Ich habe Malerei studiert, habe Diplom in Malerei gemacht und wir mussten neben unserer praktischen Arbeit, also Bilder und Grafiken anzufertigen, eine theoretische Diplomarbeit schreiben. Und diese theoretische Diplomarbeit wurde auf einmal dann so wichtig, dass ich 60 Seiten drüber geschrieben habe, ein Dreivierteljahr mich damit beschäftigt hatte und nach so vieler Zeit eigentlich immer wieder diesen roten Faden dieses Themas aufgenommen habe. Jetzt nach einer sehr langen Zeit hat sich das immer mehr spezialisiert und ich muss schon sagen, dass ich eigentlich gerne spartenübergreifend arbeite, also interdisziplinär. Ich bin bei Soundcheck Philosophie, habe viel Performance gemacht, Philosophie-Performance, mache hier mit Constanze Kaiser auch Praxis und Philosophie, eine Radiosendung bei Radio Blau. Und Philosophie als solches bedingt sich eigentlich fast auch mit der Kunst. Aber dass man über das Zeichnen, über das praktische Arbeiten, über das Herstellen von Grafik, Symbolen, Formen eigentlich zu Gedankenmustern kommt, das war mir eigentlich bis dahin vollkommen fremd gewesen oder schwerer vorstellbar. Genau, also die Diplomarbeit war das Ganze und die Abspaltung. Also das Prinzip des Ganzen und der Abspaltung, Betrachtung anhand verschiedener kultureller Weltbilder. Ja, das klingt jetzt nach 20 Jahren einfach ein bisschen das Ganze. Was ist das Ganze? Ich habe über eine Form nachgedacht, wie man sozusagen kulturhistorische Sachen betrachten kann und die auf unsere Gesellschaft wieder rückwirkend fließen lassen kann. Und bin über die ganze Kunsthistorie, die ich mich eigentlich in der Laufe der Zeit auch beschäftigt hatte, zu verschiedenen Formen und Symbolen gekommen, die eigentlich auch mit unserer heutigen Zeit etwas zu tun haben. Und über diese Formen und Symbole habe ich gesellschaftliche Möglichkeiten gesehen, wie man Welt betrachten kann. Also ich habe diese Formen und Symbole, die ich in der Kunsthistorie entdeckt habe, gesellschaftlich umfunktionieren können. Okay, was kann man sich darin konkret vorstellen? Ich habe oftmals versucht, dadurch, dass ich Malerin bin und vielleicht nicht Philosophin oder nicht Mathematikerin, über eine sehr bildhafte Erscheinung oder eine bildhafte Vorstellung Gedankenmuster zu entwickeln, also gesellschaftliche Vergleichsformen zu entwickeln. Und bin immer wieder mit diesen bildhaften Gedanken an Sachen rangegangen und habe in der Kunsthistorie festgestellt, vor allen Dingen in frühen Kulturen, das ist eigentlich wirklich nochmal wichtig, also die Betrachtung anhand verschiedener kultureller Weltbilder, an frühen Kulturen gemerkt, dass sich immer wieder bestimmte Symbole wiederholen. Ja, gut, was ist das Symbol? Das Symbol ist eine Form, eine vereinfachte Form, eine vereinfachte Struktur, manchmal auch ein Muster, was sich immer wiederholt, was eine vereinfachte Ebene, eine vereinfachte Geometrie darstellt. Und vielleicht fange ich mal ganz persönlich an. Ich bin sozusagen eigentlich eher so die Vertreterin der freien Malerei. Und wir sind Anfang der Studienzeit ganz viel, also ich habe damals in Burg Giebichenstein studiert und auch in der Hochschule für Grafik und Buchkunst, habe mein Diplom beim Professor Rink gemacht. Und wir sind an Anfang der Studienzeit ganz viel nach Italien gefahren. Und als Malerin, als freie Malerin, hat mich eigentlich zum Beispiel das Mosaik überhaupt nicht interessiert. Das Mosaik als, ja, als handwerkliche Form. Und wir sind nach Ravenna gefahren, das war damals mit der Burg Giebichenstein, und sind dort in das Mausoleum der Galla Placidia gegangen und in dieser entsprechenden Kirche, die dazu vorhanden ist. Und ich habe gemerkt, ich dachte, naja, Mosaik, das interessiert mich nicht, das ist so handwerklich, da kann man gar nicht genauer darstellen. Und ich bin in diese Kirche reingegangen und habe gemerkt, was diese Architektur mit mir macht. Ich war fasziniert von dieser Schlichtheit, von dieser Einfachheit und von dieser Möglichkeit, in diesen Raum einzutauchen, ohne dass ich mir das ganz genau erklären konnte, was es eigentlich ist, was mich faszinierte. Ich stand wie gebannt, ich bin in diese Kirche reingegangen, ich stand wie gebannt in diesem Kirchenraum und versuchte zu analysieren, was es ist. Aber meine Analyse, also meine Verstandesanalyse sozusagen, konnte mir gar nicht genau wiedergeben, was mich da faszinierte. Interessanterweise stand so 20 Meter oder nee, nicht so weit, also vielleicht so 10 Meter neben mir noch ein japanischer Mensch, also ein Familienvater mit einem Kind auf dem Arm. Und er hatte ja eine vollkommen andere kulturelle Prägung als ich und er war genauso fasziniert. Also er war genauso angetickert von diesem Moment, in dieser Architektur zu stehen. Und dann hatte ich mir überlegt, was ist es? Ist es die Geometrie des Raumes? Ist es die Geometrie der Architektur? Man muss wissen, dass das eine frühchristliche Kirche ist, also Galla Placidia. Das hat mit dem westgotischen Reich zu tun. Es war also im 5., 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, also sehr zeitig. Und man sieht den orientalischen Einfluss auch noch in dieser Kirche. Und da wurde mir bewusst, dass die Geometrie und die Formen nicht nur in der Räumlichkeit, sondern auch in der Fläche unglaublich starken Eindruck zu uns haben. Angefangen mit diesem Thema bin ich immer mehr in diese alten Kulturen eingetaucht, also dann Ägypten, früher Orient, und habe festgestellt, dass sich in vielen Symboliken oftmals das Quadrat, der Kreis und das Dreieck sich wiederholt. Quadrat, Kreis und Dreieck, ja, das ist so, sind so die Grundformen, die kennt man aus dem Bauhaus. Und selbst das Bauhaus hat sozusagen für sich da auch in diesen Grundformen eine Ästhetik gesehen. Und ich bin immer wieder mehr eingestiegen. Ich bin dann ganz 5000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und merkte, dass man eigentlich mit, das versuche ich jetzt mal bildhaft zu machen, wer möchte, kann sich auch gerne einen Zettel mitnehmen und einen Bleistift und einfach mal versuchen mitzuzeichnen von dem, was ich gerade erzähle. Ich mache das sonst eigentlich wirklich bildhaft und versuche das jetzt audiomäßig rüberzubekommen. Wie fängt es an? Was ist das Symbol oder die Geometrie? Was ist eine Form? Wie geht es überhaupt los? Und wenn man sich vorstellt, dass als erstes vielleicht die Wegkreuzung da war, die Wegkreuzung als Kreuz, gleichen Seiten, dann entsteht, wenn zwei Linien sich sozusagen überkreuzen, ein Punkt. Das ist so ein Mittelpunkt. Und wenn diese Wegkreuzungslänge von der Kreuzung gleichmäßig lang ist, dann kann man versuchen, an diesen gleichmäßigen langen Stellen Geraden zu ziehen und es entsteht ein Quadrat. Und dieses Quadrat kann man an den Eckpunkten, dort wo die Wegkreuzung herausgekommen ist, die Diagonalen ziehen, dann entsteht wieder ein Quadrat. Und nach innen fortlaufend wieder Diagonalen ziehen und wieder ein Quadrat setzen und wieder Diagonalen ziehen und wieder ein Quadrat setzen. Und dann gibt es sozusagen eine verkleinerte Form von einem Quadrat, was sich in 90 Grad immer dreht. Und diese Verkleinerung, die passiert nicht 1:1, sondern die passiert in einem goldenen Schnitt. Und man könnte dieses Quadrat sozusagen unendlich verkleinern in diesen Mittelpunkt hinein und man könnte es unendlich nach außen bringen. Man könnte einfach die Linien weiterziehen von dem vorgegebenen Quadrat und man könnte dieses Spiel nach außen hin weiterführen. Und dann sind wir schon bei dem Thema, das ist das sogenannte Fraktal. Also sich eine nach innen unendlich verkleinernde Form und eine Struktur oder eine Form, die nach innen sich verkleinert und eine sich nach außen hin vergrößernde Form, auch ins Unendliche. Das Fraktal ist eigentlich ein Muster, aber eben nicht ein Muster, was 1:1 übertragen wird, sondern was sich in einer bestimmten mathematischen Formel verkleinert und in einer bestimmten mathematischen Formel vergrößert. Gut, okay. Also die Wegkreuzung, das Kreuz, das Quadrat. Und wenn man in diesen Mittelpunkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, einen Kreisbogen drumherum schlägt, dann gibt es den Kreisbogen, der sozusagen an diesen Eckpunkten herumläuft. Und wenn man jetzt den Umfang des Kreises und den Umfang des Quadrates auseinandernimmt, als Linie gerade darstellt, dann ist der Umfang des Kreises und der Umfang des Quadrates gleich. Ja, man nennt es auch die Quadratur des Kreises. Gut, okay, was hat es eigentlich mit alten Kulturen zu tun? Was hat es mit Geschichte, was hat es mit Kunst zu tun? Ja, die Form, also es gab Gesellschaftsstrukturen, die eine andere Form hatten, gesellschaftlich miteinander umzugehen. Es gab eine sogenannte zyklische Naturform, und damit meine ich nicht die Steinzeit, sondern auch frühe Kulturen, die sich ganz bewusst in diesem ganzheitlichen Prinzip, wenn man so will, der Symbolik und dem ganzheitlichen Prinzip der Natur wiedererkannt haben. Und Symbole formen, wenn man jetzt aus von diesem Quadrat das Dreieck zieht, das sind zwei Dreiecke, die auf die Spitze aufeinander folgen und die gegenüber rüberzieht, erhält man sozusagen das Salomon-Siegel. Und das Salomon-Siegel entlässt den sechseckigen Stern entstehen. Und der sechseckige Stern hat auch heute noch unsere Bedeutung, also ist jetzt der jüdische Stern. Und man sieht eigentlich, dass sozusagen Symbole, die vor 5, 6, 7, 8.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung existiert haben, bis jetzt immer noch, zwar in einer verschiedenen Sinndeutung, aber Bedeutung haben. Ja, und okay, und ich bin dann, nachdem ich da in Ravenna gewesen war, dachte ich, aha, sehr interessant, die Geometrie der Architektur hat so eine Wirkung auf mich. Und ich versuchte das für mich nachzuvollziehen und habe mich mit Geometrie beschäftigt, immer mehr. Und habe festgestellt, dass in diesen frühen Dolmen, das sind die steinzeitlichen Sachen in der Bretagne und auf England, dass dort ganz bewusst die sogenannte Doppelaxt entstanden ist. Und die Doppelaxt sind zwei Dreiecke, die mit der Spitze aufeinander sozusagen zielen, hat nichts mit Axt zu tun, hat sich nur so benannt von den Archäologen, sind zwei Dreiecke, die mit der Spitze aufeinander gehen. Und wenn man die übereinander schiebt, entsteht wieder der sechseckige Stern. Also ein Symbol, was in der Frühzeit schon vorhanden war. Okay, ich habe dann für mich überlegt, wie kann es denn sein, dass mich Kunst so einerseits so fasziniert, aber dass man Geometrie und Symbolik also nicht nur in der Architektur findet, sondern auch, dass es sozusagen eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Und bin immer mehr tiefer in dieses Thema eingestiegen und fand, dass Kunst nicht nur losgelöst existieren kann, sondern dass es eigentlich auch eine Verbindung mit allen Wissenschaften oder Geisteswissenschaften hat. Und dass es nur eine verschiedene Sprache ist, wie man was ausdrücken kann. Also man kann eine geometrische Sprache wählen, man kann eine mathematische Sprache wählen, man kann eine kunsthistorische Sprache wählen, man kann malen, man kann Grafiken machen, man kann Musik machen. Und bin sozusagen in diese Denkweise, dass es nur verschiedene Sprachen sind, wo man sich ausdrücken kann, wo man der eigenen Ästhetik, der eigenen Wahrheit oder der allgemeinen Wahrheit, falls es sowas überhaupt gibt, näher kommt, habe ich festgestellt, dass es für mich unglaublich spannend war und dass es meine Ausdrucksweise nicht nur in der Kunst deutlich gemacht hat, sondern mein ganzes Denken bestimmt hat. Das war wie so ein Krimi, man geht in einen roten Faden hinein und kann nicht mehr los und entdeckt immer mehr Wissen und steigt immer mehr in dieses Wissen ein. Eine ganz entscheidende Rolle dazu hat die Farbkugel von Otto Runge gespielt. Okay, Otto Runge, Physiker vor 150 Jahren, und der sozusagen das Kugelprinzip in der Farbe sehr deutlich gemacht hat. Ja, was hat das mit Symbolen zu tun? Symbole an sich sind flächige Zeichen, und zum Beispiel den Kreis, wenn man den Kreis in eine Körperlichkeit bringt, entsteht die Kugel. Und die Kugel als solches ist wahrscheinlich eine Form, die es in unserem Universum gibt. Ja, der Planet ist eine Form von einer Kugel, nicht ganz perfekt. Oder überhaupt das Universum, die Kugelform ist eine sehr starke vorherrschende Form. Und nimmt man diese Kugelform und vergleicht die sozusagen mit dem Physiker Otto Runge in der Farbentsprechung. Das heißt, man muss sich vorstellen, man hat so eine Art wie Globus vor sich. Ganz oben der Nordpol ist das Weiß und ganz unten der Südpol ist das Schwarz. Und der bekannte Farbkreis, wo sich alle Farben aufgliedern, zwischen Gelb, Orange, Rot, Dann Blau, Grün, Violett, also Blau, Violett, dann vom Blau wieder langsam zum Grün und vom Grün langsam wieder zum Gelb, also der bekannte Farbkreis, das ist der Äquator. Und alle Farbwertigkeiten zwischen dem weißen Nordpol und dem sogenannten schwarzen Südpol gliedern sozusagen die Farben in unendlichen Möglichkeiten innerhalb der Kugel auf. Und dieses Grundprinzip hat mich so fasziniert, weil man das eigentlich sozusagen auch in der Gesellschaft eigentlich übertragen kann, dass, dass unglaublich viele gemeinsam, also ganz viele unterschiedliche Farbnuancen entstehen, die aber alle in dem gesamten Prinzip der Kugel zusammengefügt sind. Also es gibt ein Rot, es gibt ein Grün, es gibt eine unendliche Form von Grauzuständen und die sind aber nicht außerhalb dieser Kugel, sondern sie sind im Prinzip der Kugel drin. Und wenn wir jetzt die Möglichkeiten hätten, alle Farben genau zu beachten oder alle Farben genau sehen zu können, das können wir gar nicht, dann hätte sozusagen, da wäre das die Möglichkeit, in unendlichen Zuständen alle Nuancen im Ganzen zu erfassen. Okay, was hat das mit Gesellschaft zu tun? Ich denke, dass Gesellschaft ähnlich funktionieren kann. Also, dass es nicht durch Abspaltung stattfindet, sondern durch den Begriff des Ganzen. Also, ich habe ein Rot und das Rot ist nicht außerhalb dieser Kugel, sondern immer innerhalb der Kugel. Und ob das das Rot Nummer 325 ist oder das Grau Nummer 2, sie sind alle im großen Ganzen zusammengefasst. Und in diesem großen Ganzen verbindet sich eine große Wertigkeit, nämlich die Wertigkeit der Farbigkeit. Und die Farbigkeit jeder in seinen einzelnen Nuancen ist unglaublich individuell. Also ich kann im Ganzen sehr individuell sein und freue mich darüber, im Ganzen drin zu sein. Ich habe nicht die Angst, nicht dazu zu gehören, sondern ich bin ein Teil im Ganzen und komme vielleicht gar nicht auf die Idee, wenn ich jetzt mich als Farbe sozusagen symbolisiere, nicht zu dem Ganzen dazu zu gehören. Gehen wir nochmal zurück zur Wegkreuzung. Die Wegkreuzung, aus der Wegkreuzung kann man das Labyrinth, das ist die Labris, das ist die sogenannte Doppelachs, das sind diese zwei Dreiecke, die mit der Spitze aufeinander zeigen. Und wenn man die sozusagen als Quadrat sieht, also zwei Dreiecke, die irgendwo jeweils die eine Seite des Quadrates nicht haben, daraus entwickelt sich das ursprüngliche Labyrinth. Also das Labyrinth, nicht der Irrgarten, also da gibt es eine Unterscheidung zwischen unserer Bildhaftigkeiten. Es gab einen Sinneswandel dieses Wortes. Das Labyrinth ist sozusagen ein Weg, ein einziger Weg, der von außen mit einer sehr langen Weglänge nach innen geht, verschlängelnd. Und in diesem Labyrinth, innen drin in der Mitte, muss man sich um 180 Grad drehen, um mit einem neuen Horizont, nämlich um 180 Grad gedrehten Horizont, den gleichen Weg wieder hinauszugehen. Und dieses Prinzip heißt eigentlich, das ist auch noch in den alten Kulturen verwendet worden, dass man ohne Angst in die innere Mitte gehen kann und ohne Angst sich sozusagen in seinen eigenen Horizont 180 Grad drehen kann und ohne Angst wieder aus dieser inneren Mitte heraustritt. Ja, und wenn man das Kugelprinzip von Otto Runge vergleicht, ist es ähnlich. Also man kann sozusagen, man ist ein Teil von vielen Farben und spaltet sich gar nicht, man kommt gar nicht auf die Idee, es abzuspalten. Also man ist nicht ein Teil außen, sondern man ist ein Teil innen dessen. Und man hat nicht die Angst, nicht dazu zu gehören. Man kommt gar nicht auf die Idee, dass man ein anderer Teil des Ganzen ist. Und das fand ich als Wertigkeit zur Gesellschaft einen sehr interessanten Aspekt. Ja, für mich selbst ging es dann immer weiter über diese Diplomarbeit, wo ich noch in, vergleichend über verschiedene Jahrhunderte gesprochen habe, über die verschiedenen, also je mehr es industrialisiert wurde, schon mit Leonardo da Vinci fing ein neues Zeitalter an, also kam es immer mehr zur Abspaltung aus dem Ganzen heraus. Und ich habe sozusagen bildhafte Vergleiche für mich stattfinden lassen, was Veränderung oder was Abspaltung oder Ganzes sein könnte. Das hat mich dann wieder bewogen, mich immer mehr mit der Geometrie zu beschäftigen, mit Körpern, mit Räumlichkeiten, mit Perspektiven, die sich verändern. Und musste jetzt eigentlich sozusagen in der ersten Corona-Zeit im März interessanterweise einen sehr ja, ein praktisches Beispiel erfahren, wie vielleicht Denkweisen nicht nur über die lineare Form, also nicht nur über die Form zwischen Ja und Nein funktionieren, zwischen Schwarz und Weiß, also nicht nur zwischen einem Nord- und einem Südpol, sondern in der Nuancierung unendlich vieler Zustände, einer Farbigkeit. Und zwar habe ich fast ein mathematisches System für mich gefunden, zufällig. Ich arbeite, mache auch einen Kurs im Rabet, im Jugendclub, und der war natürlich auch im März geschlossen und die Mitarbeiter waren toll, also sie hatten mir die Möglichkeit gegeben, im Billardraum ein Wandbild zu gestalten. Und ich dachte, naja, wunderbar, was macht man? Also freie Malerei wollte ich nicht machen, ich gehe sozusagen auf diesen Billardraum ein, versuche den Billardtisch nachzugestalten, aber nicht in einer realistischen Malerei, sondern in der Abstraktion. Und habe ein mathematisches Prinzip wiederkehren lassen, also diese Fraktalzeichnung, dieses nach innen sich verkleinerndes Muster und dieses sich nach außen hin vergrößerndes Muster. Also ich habe den Billardtisch 1:1 an die Wand gebracht. Das sind erstaunlicherweise zwei Quadrate, die einander nebeneinander liegen. Und dachte, ich werde nur die Winkel von den Billardkugeln, weil also diese Löcher, wo sozusagen die Billardkugeln hineinfallen, sind ja jeweils an den Kanten in der Mitte. Und ich werde diese Winkel einfach aufnehmen. Und auf einmal bin ich auf ein Prinzip von Dreiecken gekommen. Und ich habe versucht, mit diesem Prinzip der Dreiecke Fraktale entstehen zu lassen. Also Quadrate, die sich nach innen verkleinern und Quadrate, die sich nach außen hin vergrößern, beziehungsweise die Dreiecke, die dadurch entstanden sind. Und habe diese zwei Quadrate in verschiedenen Farbmengenanteilen miteinander gemischt. Also die Grundfarben, Gelb, Rot und Blau. Und diese Grundfarben in gleichen Anteilen sozusagen ab- oder zunehmend, also das linke Quadrat war sozusagen eine zunehmende Form der Mischung zwischen Gelb, Rot und Blau und das andere Quadrat eine abnehmende Form zwischen Gelb, Rot und Blau, sodass die Negation nebeneinander stand in der Farbmischung. Es war Zufall. Ich habe einfach sozusagen nur so eine analytische Form gefunden, wie ich was abgearbeitet habe und dachte, das ist unglaublich spannend gewesen, weil ich auf einmal wie in eine dritte Dimension eingestiegen bin. Die sehr flächigen Farbdreiecke kriegten eine Spiralwirkung nach innen und nach außen. Und wenn man das in einem Denkprozess oder in einem gesellschaftlichen Prozess sieht, dann ist eine Möglichkeit darin zu sehen, nicht nur linear zu denken zwischen dem Ja und dem Nein, also zwischen der digitalisierten Form, also 0 und 1, sondern in einem unglaublich breiten Ebene dieser Fraktalformen nach innen oder nach außen folgen zu können. Und wenn man zwei Quadrate, die nebeneinander sind, dazu hernimmt, dann ist es sogar die Möglichkeit, das mathematisch auszurechnen. Interessanterweise habe ich mit dem Farbmengenanteil, also ich habe immer so und so viel Gelb, so und so viel Rot und so viel Blau zugemischt und festgestellt, dass es perfekt aufging. Und man muss wissen, dass diese Fraktale sich im goldenen Schnitt verkleinern. Aber ich merke gerade, dass das schon wieder ganz viel Stoff ist und ich würde jetzt gerne erstmal eine kleine Pause machen und gehe mit einer Musik von Nina Simone weiter. Ja. Because you're mine. on you. Because I'm better than you. Das war Nina Simone und ich habe ganz vergessen, also zu erzählen, was heute eigentlich alles noch dran ist. Wir haben einen Gast im Studio, das ist Paul Neu und er wird gleich Musik bringen, live hier im Studio. Und das ist für mich auch ganz aufregend, weil es für mich auch wirklich das erste Mal ist, dass live ein Musiker da ist und ich freue mich sehr. Und im Anschluss gibt es dann Holger Schulze, wir sind nicht verwandt miteinander. Es ist ein Künstler und hat eine ganz tolle Installation gebaut und da geht es ganz stark im Zusammenhang mit Kunst und Mathematik. Ja, aber ich würde jetzt als erstes zur Live-Musik im Studio Paul Noé bitten. Esprit, l'agitation côtoie mon lit. Palpitation contre mon corps, mon existence vit encore. Palpitation contre mon corps, mon existence c'est hardcore. Rends-moi ma liberté, je veux m'enivrer de ton parfum d'éternité. Rends-moi ma liberté, je veux m'enivrer cette œuvre et inachevée, yeah. Ravive la lueur. Mes envies nourrissent mes rêves. Mes ambitions m'ouvrent deux horizons. M'ouvrent deux horizons. Deux horizons. Palpitations contre mon corps. Mon existence vit plus fort. Palpitations contre mon corps. Mon existence vit plus fort. Rends-moi ma liberté, je veux m'enivrer de ton parfum d'éternité. Rends-moi ma liberté, je veux m'enivrer de ton parfum d'éternité. Rends-moi ma liberté, je veux m'enivrer de ton parfum d'éternité. Rends-moi ma liberté, je veux m'enivrer de ton parfum d'éternité. Je veux m'enivrer de ton parfum d'éternité. Rends-moi ma liberté, je veux m'enivrer de ton parfum d'éternité. Rends-moi ma liberté, je veux m'enivrer de ton parfum d'éternité. Das war Rue Paradis. Und jetzt kommt gleich L'horizon. l'horizon, l'horizon, l'horizon. Sans pouvoir m'ouvre de poing, sans pouvoir m'ouvre de poing, l'horizon, l'horizon. Ja, also wir danken Paul. Wunderbar. Ja, ich wollte eigentlich dir noch ein paar Fragen stellen. Und zwar betreffend der Loopstation, weil ich finde, du hast jetzt hier mit der Loopstation auch Musik gemacht. Und das ist so ein Teil, was eigentlich auch ein bisschen mit Mathematik zu tun hat. Das hat auch auf alle Fälle was mit Kunst zu tun. Du hast deine Musik hier gebracht. Ja, kannst du mir das Prinzip dieser Loopstation ein bisschen erklären? Also nicht ganz genau, aber ganz grob. Es hat auf jeden Fall was mit Mathematik zu tun, insofern, dass es funktioniert über Takte. Also jetzt bei mir zum Beispiel über einen Viervierteltakt. Das heißt, ich spiele etwas mit der Gitarre ein und der Algorithmus der Loopstation erkennt sozusagen den Takt und die Geschwindigkeit, die ich spiele. Und dann kann ich darauf was Neues loopen. Und ich bestimme sozusagen den Anfangspunkt und den Endpunkt von dem Loop und dann springt es sozusagen wieder an den Anfang zurück. Und das passt ganz gut zur Sendung, weil das ist im Prinzip auch wie ein Zyklus. Also es geht sozusagen immer wieder von vorne los und das ist sozusagen alles synchronisiert. Das heißt, wenn ich noch was obendrauf spiele, also eine Bassline obendrauf spiele oder einen Beat hinzufüge über meinen Drumcomputer, dann ist das alles synchronisiert und diese Loops, diese Phrasen, diese Abläufe, die Taktabläufe funktionieren synchron bei der Loopstation. Ja, wunderbar. Da habe ich ja wieder mein Fraktal, wenn ich so will. Also es ist, also du hast das Ursymbol und du verwendest es und es vervielfältigt sich ins Äußere, also ins mehrere Möglichkeiten und aber geht auch wieder ins Ursprüngliche zurück. Genau. Also um bei Mathematik und analytische Mathematik, aber unwahrscheinlich schöner Musik auch zu bleiben, gehe ich jetzt ganz kurz in die Klassik und werde Bach bringen, also die Goldberg-Variationen. Ja, da beginne ich jetzt mal. Musik. Ja, hallo. Holger Schulze ist jetzt im Studio und ich freue mich, dass du da bist. Ich wollte ganz kurz noch was zu Bach sagen. Also ich fand, als ich die Musik rausgesucht habe, ich hatte vorhin über Fraktale gesprochen und dass ich in dieser Musik irgendwie die Fraktale auch wieder erkannt habe. Also ein Thema, was sich aufbaut, was sich variiert und was in Vielfältigkeiten sich sozusagen vergrößert oder verkleinert, je nachdem, wie man das sehen möchte. Bach hat übrigens ganz viel auch mit dem goldenen Schnitt gearbeitet, aber da kommen wir später hin. Holger, ja, wir kennen uns eigentlich schon sehr lange. Bevor du eigentlich deine tolle Installation, die wir jetzt einfach gleich besprechen werden, im Kunstkraftwerk gezeigt hast, wir haben uns eigentlich über das Thema kennengelernt und du hast mir damals schon ganz viel erzählt über den Zusammenhang zwischen Mathematik und deinen Installationen und Kunst. Interessanterweise haben wir an der gleichen Stelle studiert, nämlich in Heiligendamm, Innenarchitekt. Du bist Innenarchitekt, ich bin Innenarchitekt. Das war mein erstes Studium in Architektur. Und vielleicht sind ja die am Anfang ein bisschen Design studiert haben, auch ein bisschen interdisziplinärer im Denken, weil sie sowieso schon das Bildhafte vielleicht mit der Mathematik verbinden. Ja, aber stell dich doch erstmal selbst vor. Ja, also erstmal guten Abend. Guten Abend. Das Kennenlernen, das war ganz witzig. Ich habe dich, glaube ich, über ein Video kennengelernt und habe dann geguckt, wer du bist. Und dann stand da drin dasselbe Geburtsjahr und derselbe Nachname. Und dann stand noch Heiligendamm drin und dann konnte ich mir das sehr gut merken. Ja, also ich bin Tischler, ich bin Innenarchitekt und habe mich dann eben schon als Kind mit Malerei und auch mit mathematischen und konstruktiven Sachen beschäftigt. Und richtig ernsthaft habe ich das dann angefangen im Studium, indem ich Aufgaben, die mir gestellt worden sind, einfach in einem viel intensiveren Maß bearbeitet habe, als eigentlich gefordert war. Und dann eben auch zu Ergebnissen gekommen bin, die über das hinausgegangen sind, was dort erwartet worden ist. Und so, jetzt muss ich mal fragen, intensivere Aufgaben, da muss ich ein bisschen nachhaken, was verstehst du darunter? Und ein bisschen lauter, glaube ich noch, also trau dich. Ja, das war so, dass ich hatte eine Dozentin, die für plastisches Gestalten zuständig war und die hatte eine Aufgabe. Darf ich fragen, war das Frau Wulsten? Genau. Die habe ich dann auch persönlich noch eingeladen, die stand vor dem Sternspiegel rum. Ja, und auf jeden Fall gab es dort eine Aufgabe, wo ein plastisches Gestalten aus einem Drahtkörper ein Außenkörper geschaffen werden sollte, eben auch aus einem chaotischen System, wo dann praktisch aus verschiedenen Knickpunkten sich eine Außenform ergibt. Und dazu habe ich mir eine Aufgabe ausgedacht, die dann so nicht ganz funktionierte, die ich dann mit Ausspannen machen musste und habe dann dort ein Tetraeder ausgespannt. Aha. Und bin da im Prinzip auf Minimalflächen gekommen. Das sind praktisch wie bei einer Seifenblase eine Fläche, die einen wie auch immer geformten Rahmen ausspannt und die minimalste Fläche darstellt. Und die Seifenblase macht das praktisch aus eigener Oberflächenspannung. Und das Ganze kann man natürlich auch mathematisch betrachten. Das ist total interessant. Da bist du voll eingestiegen dann, weil da sind wir schon bei den platonischen Körpern, auf denen du dich ja sozusagen auch beziehst. Aber ich, um diesen großen, die große Brücke zu schlagen, also ich würde ganz gerne, dass du vielleicht, also das war so deine erste Form sozusagen mit einem Körper zu arbeiten, der auch eine mathematische Form hat, die dich auch künstlerisch interessiert hat. Kann man das so sagen? Das ist eine ästhetische Form gab für dich, die dich interessiert hat? Na, ob das die erste war, würde ich jetzt so vielleicht nicht sagen, aber es war auf jeden Fall die erste, die ich so professionell bearbeitet habe, wie ich es in dem Moment dann dort gemacht habe. Also ich bin praktisch als Tischler ja auch immer mit Körpern zugange gewesen und das war eben auch für mich praktisch eigentlich sogar was relativ Normales, dass ich irgendwie was konstruiere, etwas baue, etwas schaffe. Aber dass das eben völlig losgelöst von einem praktischen Zweck ist, war dort an dieser Stelle tatsächlich wahrscheinlich das Erste. Und interessanterweise ist das eben auch eine Form, die sich daraus ergebende Minimaloberfläche, mit der habe ich jetzt vor 5, 6 Jahren oder das ist vielleicht sogar schon 8 Jahre her, wieder angefangen, die zu betrachten und habe das weiterentwickelt. Und das liegt jetzt aktuell bei mir auf dem Tisch. Also es ist praktisch nicht irgendwie etwas, was in der Vergangenheit ist, sondern es ist tatsächlich total aktuell jetzt gerade wieder. Ja. Also so ähnlich wie bei mir in der Diplomarbeit. Also es gibt immer mal wieder was zurückkommt und wie so ein roter Faden, der sich im Gestalten, im Denken irgendwie fortsetzt, mit dem man sich beschäftigt. Genau, roter Faden. Ich habe in deinem Video, das wäre nochmal schön, dass du das dann auch vielleicht nochmal angibst, wo das zu finden ist, in deinem Video gefunden über deine Arbeit, also wo du einen Vortrag im Kunstkraftwerk gehalten hast, mit deiner ersten, oder war das die erste Installation mit den Spiralen, also die über ein altes Werk, das Werk 2, glaube ich, oder? Nee, im Süden irgendwo, nee, hattest du erzählt. Das ehemalige Kraftwerk Süd, das ist im Prinzip noch ein Stückchen weiter draußen, und das ist ein Kraftwerk, was viele Jahre jetzt gar nicht in Betrieb war und wo jetzt gerade wieder ein neues Kraftwerk gebaut wird. Aha, okay. Und was hast du da gebaut? Kannst du das erklären? Ja, also dort im Haus selbst war ich in einem Zeichenverein. Und in diesem Zeichenverein haben relativ professionelle Künstler, die damit dazugehörten, und die Dame, die diesen Zirkel damals geführt hat, die haben beschlossen, dass sie praktisch anfragen wollen, ob sie in dieser Riesenhalle ein Kunstevent machen können, dort Sachen bauen für diesen Ort und dort was ausstellen können. Und das hatte ich damals gehört und habe gedacht, das ist mein Ding, da will ich dabei sein. Und habe mich damals bei denen praktisch richtig beworben. Ich habe meine Mappe genommen und habe denen gesagt, guckt mal, das habe ich schon gemacht, ich will bei euch mitmachen. Und das hat damals dazu geführt, dass dann noch mehr Leute aus dem Verein sich angeschlossen haben und bei dem Event mitgemacht haben, sodass es einfach auch mehr Leute waren, die dort ihre Objekte gezeigt haben, was dem Gesamtevent natürlich gut getan hat, weil einfach mehr zu sehen war. So. Und dort war es so, dass eine Bedienungsebene für diese Anlagen in 7 Meter Höhe war, und unten drunter war eine zweite Ebene, die in Erdhöhe war. Und um mit den Hebezeugen, mit den Portalkranen und so auch in die untere Ebene zu kommen, gab es dort einfach Öffnungen, die nur dazu da waren, dass man Gegenstände aus der unteren Ebene auch hochheben kann oder betätigen kann. Für Reparaturzwecke, für Wartungszwecke. Und die Öffnung, die war 3,20 Meter mal 2 Meter, frag mich nicht, irgendwie. Also relativ überschaubar, und hatte oben ringsrum schon ein Geländer. Und da habe ich davor gestanden und habe gedacht, wow, damit muss man was machen. Und habe dann praktisch direkt für den Ort ein Objekt entwickelt. Und das war eine Spirale, die hat auf 6 Meter Höhe hat die 4 Wendlungen gemacht. Und die habe ich doppelt gebaut und habe unten drin nochmal eine Spiegelebene geschaffen. Und die zweite Spirale, die war praktisch in der Drehrichtung andersrum. Und in dem Spiegel war dann praktisch das die Verlängerung der ersten Spirale. Und das Ganze wurde angetrieben, hat eine relativ zügige Drehung gemacht, und daraus ergab sich eine absinkende, langsame Bewegung. Und spannend daran war, dass eben am Anfang so Bekannte und Freunde gesagt haben, das wird was Beängstigendes. Und ich habe gesagt, nee, ich glaube, das wird eher so was Meditatives. Und dann habe ich mich bei Besuchern einfach daneben gestellt und habe praktisch einfach nur zugehört, was die dazu sagen. Und dann kam ein Besucher und hat sich da vorgestellt und hatte seinen anderen Kollegen gesagt, so, Und dann habe ich gesagt, ja, genau. So, jetzt muss ich aber das, glaube ich, noch, das ist nämlich das Schwierige im Audio jetzt, bildhaft zu werden. Also fasziniert hatte, also wenn man diese Bilder sieht, ne, die du hast die angestrahlt mit Licht. Genau. Und die eine Seite war phosphorisierend und die andere Seite war unten schwarz. Genau. Und dadurch, dass die 2 Spiralen miteinander zusammen funktionierten, also die eine in die eine Richtung, die andere in die andere Richtung, ergab sich sozusagen eine Sache, die sich drehte, aber man kriegte wie so eine optische Täuschung. Genau, das kann ich. Da sind wir dann schon fast eine optische Täuschung, die sich aber über eine gewisse Dualität gezeigt haben. Also eine Art Spiegelung eigentlich schon. Ja, das war das Interessante. Und zwar ist es so, wie du schon gesagt hast, die obere Spirale war von oben fluxierend, die andere von unten, sodass praktisch die nach unten fluoreszierend war von oben gar nicht zu sehen. Und beleuchtet wurde das mit UV-Röhren seitlich. Und man hat im Prinzip den Übergang von der real vorhandenen zu der gespiegelten nicht mehr gefunden. Und das Spannende daran war, dass ich es, wenn ich dort davor gestanden habe, als derjenige, der es gemacht hat, auch nicht mehr finden konnte. Also das heißt, das war die sogenannte Illusion, die sich daraus ergeben hat, dass dort eben eine viel längere Spirale vor einem ist, als baulich möglich gewesen wäre. Und noch dazu kam, dass praktisch in dem Spiegel sich dann das Licht von der Decke, von der Hallendecke, in scheinbar 30 Meter Tiefe auch wieder gespiegelt hat, sodass eben so ein Endlos-Effekt sich daraus ergeben hat, der eben bei diesem Objekt noch in einer Dimension war, also praktisch in einer Richtung nur sich vollzogen hat. Und das hätte man alles noch erkennen können, aber durch die Drehbewegung war eben diese Wahrnehmung nicht mehr möglich. Was mich jetzt daran interessiert, ne? Also du hast es ja versucht erstmal, also du nimmst die Materie, du nimmst, aus was hast du es gebaut? Aus Metall? Oder? Oh, wenn ich das jetzt erzähle. Nee, lieber nicht. Okay, lass es zum Verhältnis, alles klar. Aber du hast ja sozusagen, dadurch, dass du auch Tischler bist oder Innenarchitekt und so weiter, man denkt ja sehr praxisbezogen. Ne? Also man, wie kann man es machen? Ich habe so einen tiefen Schacht. Ich nehme diesen Spiegel auf und das Spannende, was du erzählst, ist, dass du selbst dann, als du es gesehen hast, über den Effekt erstaunt warst. Also man macht sich so ein bestimmtes Bild, aber das, was dann passiert mit dieser Materie sozusagen, ist dann vielleicht doch noch, kommt noch was hinzu, was man vielleicht nicht vermutet hatte. Naja, auf jeden Fall, das will ich gar nicht leugnen. Und trotzdem war es so, dass ich praktisch mit dem, was ich vorher vermutet habe, näher dran war, als mir andere, denen ich es erzählt habe, geglaubt haben. Das ist schon der Unterschied, ja. Aber dass ich dann selbst davor gestanden habe und die Stelle nicht mehr gefunden habe, das hat mich schon beeindruckt. Und das ist beispielsweise bei der neuen Installation, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Ja. Das ist der Sternspiegelrahmen im Kunstkraftwerk. Dort ist das Impotenz. Also dort ist einfach wirklich, dort steht man davor und kann praktisch die real vorhandenen Teile von denen, die durch Spiegelung entstehen, überhaupt nicht mehr unterscheiden. Okay, fangen wir jetzt mal an mit dem Sternspiegelraum. Das genau. Ist ja auch ein sehr schöner Begriff und du hast es nochmal, deine Projekte Universikop, ist das richtig? Universkop. Universkop, okay, Universkop. Also hat was mit dem Universum zu tun und eigentlich auch mit der, gut, okay, das steht im Kunstkraftwerk noch, ist es richtig? Kann ich vielleicht auch kurz was dazu sagen? Ja, bitte. Das Universkop ist einfach wirklich die Zusammensetzung wie beim Endoskop oder beim Kaleidoskop. Das ist praktisch ein Gerät zum Beobachten und das Universum ist wirklich das Universum. Und das ist eben so eine Begrifflichkeit, die war ganz, ganz witzig, die habe ich bei meinen Spiegelobjekten gleich am Anfang gedacht und habe mir nie getraut, die zu verwenden, bis dann eben Besucher, die es erst gesehen haben, eben gesagt haben, hast du dein eigenes Universum gebaut? Und dann war das Universum von dem Universkop oder Universkop eben dann doch wieder da und durfte dann sein. Eine schöne Bezeichnung. Ja, aber erklär mal ganz genau, was es ist. Also ich würde dann auch nochmal sagen, wie meine Wirkung ist, also was mich daran fasziniert hat. Ja, also im Prinzip ist das tatsächlich wirklich aus einer mathematischen Spielerei hervorgegangen, die ich am Computer gemacht habe. Und es gibt verschiedene Spiegelmöglichkeiten und es gibt dazu auch verschiedene Exponate, die in Museen schon vorhanden sind und die einfach darstellen, wie man einen Raum durch Spiegelung zerlegen kann. Und da gibt es eben den Versuch, eben auch diese Spiegelungen so zu zerlegen, dass die resultierenden Spiegelungen sich nicht wild überschneiden, sondern genau wieder einen Raum erzeugen. Und das ist am einfachsten zu erklären, wenn man praktisch lauter Würfel erzeugen will, braucht man nur einen Spiegelwürfel. Wenn man in dem drinne steht, passen die ganzen gespiegelten Würfel sauber aneinander und bilden dann einen Raum. Und das ist die einfachste nachvollziehbare Variante, aber man kann natürlich den Raum auch noch viel verrückter zerlegen. Und bei mir ist es praktisch, dass der kleinste Würfel dann diagonal in Drittel zerlegt ist. Und da ergibt praktisch drei Teile ergeben einen kleinen Würfel. Und dieser kleine Würfel wiederum in einer Ebene viermal und in der zweiten Ebene sind das dann praktisch acht kleine Würfel, ergeben sozusagen einen Basiswürfel aus acht kleinen Teilen, aus drei Teilen, sind praktisch 24 Teile. Und in diesem kleinsten Teil sind zwei Flächen drin, die zwei Sternflächen darstellen und die durch diese 24-fache Spiegelung die gesamte Sternform ergeben. Und dann ist die Frontscheibe von dem Objekt, also das sind sozusagen, bisher sind das vier Spiegel, und die Frontscheibe, vor der man steht, Das ist ein halbdurchlässiger Spiegel. Er hat praktisch so einen Spiegelprozentsatz von, ich glaube, 95% bis 97%. Deswegen steht der Betrachter im Dunkeln und drinnen ist Licht. Und deswegen wirkt diese Spiegelebene auch wieder als Spiegel. Und die vervielfacht dann den existenten Stern in viele Sterne, die nebeneinander sitzen. Und wir haben es ausgezählt, also wenn so ein lichtstarkes Objekt gerade gezeigt wird, auch muss ich noch sagen, die beiden Fragmente von dem Stern, die werden von hinten mit einem Beamer bespielt, mit einem Film, den mein Sohn geschnitten hat. Und wenn dort gerade ein lichtstarkes Objekt zu sehen ist, dann sind in diesem Universum bis zu 70 Sterne zu sehen. Und ein so ein Stern hat dann eben eine Abmessung von 1,60 Meter mal 1,60 Meter mal 1,60 Meter. Also man hat dort eine Tiefe, die man sehen kann von ungefähr 10 Meter oder 12 Meter so vielleicht. Und das ist aber eben nicht so, dass man das als beendet empfindet, sondern man denkt, man guckt in ein endloses Universum. Und das Universum ist praktisch in jede Richtung, die man schauen kann, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, nach hinten. Ja, und dort drinnen entstehen praktisch über die Filme, die darauf abgespielt werden, ganz verschiedene Stimmungen. Und dazu haben wir von einem Leipziger Künstler, von dem Gundolf Nandico, eine schöne Musik bekommen, die er dafür bereitet hat. Und Vincent hat den Film dazu geschnitten, sodass eben alle Sinne angesprochen werden. Und das Interessante ist auch tatsächlich, dass ich ganz klar gemerkt habe, wenn man ein was davon wegnimmt, wenn man zum Beispiel den Ton davon wegnimmt, dann geht richtig von der Gesamterlebnis ganz viel verloren. Währenddessen, wenn alles zusammenkommt, wenn alle Sinne angesprochen, ist eben die Wirkung des Ganzen am stärksten und am interessantesten. Und da würde ich jetzt gerne mal einhaken von dem, du hast es vorher wahrscheinlich nicht gehört, ich habe über das Ganze gesprochen, ne? Also über die, du sagst, dass also wenn ein Teil sozusagen weggeht, geht eine gewisse Wahrnehmung verloren. Interessanterweise, als ich den Film gesehen habe von dir, dann habe ich mich voll auf diese Denkprozesse gestürzt, also wie kann man es analytisch sehen, wie kann man es gesellschaftspolitisch sogar sehen, also man kann, wie nehme ich es auseinander, ne? Also ich habe, und du führst es jetzt zurück, wie bringe ich es zusammen? Also wenn man diese Bilder sieht, das ist wirklich, man steigt in ein unglaublich unendliches Universum ein, die Formen, also ein Kaleidoskop, was sich in die Räumlichkeit begibt. Also man kennt das ja, dieses Kaleidoskop ist dieser dreieckige Teil, was man als Kind hatte, wo diese Muster sich immer fortwährend gespiegelt haben. Also meistens, glaube ich, 6, 7, 8 Mal. Ich weiß es nicht, also muss eine ganze Zahl gewesen sein, 8 Mal oder 6 Mal. Und bei dir ist es ein Kaleidoskop in die Tiefe. Und jetzt würde ich nochmal, mir sind 2 Gedanken dazu gekommen. Also es ist ja wirklich eine Bewusstseinserweiterung, weil du sprichst ganz oft davon, dass diese Körper, die du schaffst, also diese, da würde ich dann nochmal auf die platonischen Körper eingehen, diese gespiegelten, also das sind Körper, die in den Innenraum gespiegelt werden, also die durch diese Spiegelwände, die eingezogen werden, eine Spiegelung erfahren. Und du gehst immer davon aus, dass du dann sozusagen derjenige bist, der innen in diesen Räumen drin ist und es betrachtet. Also du schickst ja dann auch Figuren, also du überlegst dir etwas zu bauen, dass ein Mensch in diesen Raum reingehen kann und ein Teil des Universums wird. Und nicht von außen, also jetzt sage ich mal, von außen betrachtet, analytisch, sondern in diese Sache hineingeht, um auch diese vollständige, sinnliche Erfahrung hinzukriegen. Du hast dann also Ideen gehabt, wie man das bauen könnte, dass ein Mensch in diese Räume reingeht. Genau. Also da gibt es auch mehrere Aussagen dazu, weil du eben sagst, das von innen zu betrachten. Es gibt tatsächlich ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das so bauen, dass ich das als Kaleidoskop in die Hand nehme und das im Prinzip ja einfach als etwas Schönes empfinde und mir das eben angucke wie ein Kinderkaleidoskop mit anderen Optionen, aber ja. Und die nächste Ebene ist natürlich, wenn ich mich selbst dort hineinbegebe, was passiert dann da drin? Und da gibt es bei diesem Sternenspiegelraum ist im Prinzip die Option, wenn ich da drin stehe, würde ich mich praktisch 24 Mal sehen auf einem Stern. Und dort ist es auch nicht so wie bei dem Sternenspiegelraum im Kunstkraftwerk, dass ich davor stehe und nur eine halbe Sphäre vor mir habe, sondern dort stehe ich praktisch selbst drin und kann in jede Richtung schauen und würde das als Universum sehen. Und deswegen würde ich dort eben auch mehr als diese 70 Sterne sehen, also mich mehr als 70 Mal, mehr als 24 Mal auf 70 Sternen. Unglaublich. Also das ist schon, das ist ja eine mathematische Formel, ne? Also genau. So, also du rechnest ja die Flächen aus. Ja. Ich würde aber gerne mal das, was wir jetzt gesprochen haben, erstmal ein bisschen setzen lassen. Das ist sehr viel Input. Und ich würde jetzt bitten, dass Paul Noé wieder mit Musik weitermacht. Und jetzt kommt Jour de nuit. Je me sens transporté pour tuer de ce jour, de ma vie, pour tuer, j'aspire, j'admire, je réalise ce moment délicieux. Qui m'entoure, je suis enfant parti, perché sur mon île. Je recharge mon énergie, j'aspire, j'admire, je réalise ce monde délicieux. Qui m'entoure, j'aspire, j'admire, je réalise. Je réalise ce monde délicieux qui m'entoure, j'aspire, j'admire. Je rêve, je réalise, je réalise ce monde délicieux qui m'entoure, qui m'entoure. Vielen Dank, sehr schön. Ja, ich würde jetzt gerne den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Holger Schulze weiterführen. Wir haben, genau, Holger, versuch mal das Mikro. Ist das so für dich okay? Wir haben das Mikro ein bisschen gewechselt. Ich versuche jetzt mal hier das Mikro. Ja, du kannst es auch noch ein bisschen höher nehmen. Perfekt, super. Ja, also ich bin eigentlich wirklich Fan deiner Installation. Du hast vorhin von deiner Installation im Kunstkraftwerk gesprochen, also wie du dazu gekommen bist. Und wir waren schon bei dem Punkt, es geht um Spiegelung, es geht um ein räumliches Kaleidoskop, wo man auch als Mensch sozusagen sein Bewusstsein oder seine Sicht anders in einem anderen Universum sein zu können drin ist sozusagen. Ja, also kannst du noch mal ganz kurz noch mal darauf eingehen? Wir waren so, das ist also nicht nur ein Spiegelkörper, den man von außen betrachtet, sondern eigentlich einer, der in den man drin ist. Genau. Und da gibt es auch zwei Objekte, die sich ganz doll unterscheiden. Der erste ist der Sternenspiegelraum, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Dort drin ist es im Prinzip erstmal so, dass ich einen Körper habe, auf dem, also einen Stern, auf dem ich als Mensch stehe und auf dem ich mich dann eben schon 24-fach befinde. Und dort ist es so, dass wenn ich dort selbst Bewegungen ausführe, praktisch Teil des Kaleidoskops bin und mit meinen Bewegungen im Prinzip so eine tentakelartige Bewegung wie bei einem Unterwasserpolyp oder so erzeuge. Also das heißt, die Effekte sind sehr beeindruckend. Es gibt aber ein zweites Objekt, was du auch schon angesprochen hast. Das ist im Prinzip das Objekt, was ich ursprünglich als Universkop bezeichne, also wo diese keinen zweiten Namen dazu gibt. Und das ist ein würfelförmiger Spiegelraum, in dem ich mich als Mensch alleine auf einer Plattform befinde, die man gar nicht sieht. Also praktisch in der Spiegelung ist dann nur die Person, die sich darin aufhält, zu sehen und die ganz oft. Und die Besonderheit ist, dass dieser würfelförmige Raum eben nicht, so wie man es gewöhnt ist, orthogonal auf dem Boden steht und die Wände gerade sind, sondern der befindet sich in einer Diagonallage, sodass eine Ecke genau vor mir ist und eine Ecke genau hinter mir und in dieser Achse kann das gedreht werden. Und dabei entstehen Effekte, die sind ganz besonders und das ist eben etwas, was ich so durch so eine Art Ausprobieren, meine Arbeit besteht im Prinzip nicht in Entdecken, sondern hat Paul Schatz mal sehr schön gesagt, das ist im Prinzip ein Finden, ein Findeprozess. Das existiert praktisch auch ohne mein Dazutun, aber ich bin eben durch das Probieren der Erste, der es eben offensichtlich gefunden hat. Und dort ist das so, wenn ich den Raum eben in dieser diagonalen Achse drehe, dann drehen sich meine Spiegelungen in verschiedenen Mustern. Und dann gibt es drei verschiedene Muster. Und zwei von denen drehen sich pro Drehung im Raum auch einmal um sich selbst. Und das Besondere daran ist, dass ich praktisch mein Spiegelbild sehe, was sich live genauso bewegt, wie ich es tue. Und sich dabei aber gleichzeitig unabhängig von mir, scheinbar unabhängig im Raum um sich selbst dreht. Und das ist eine Wahrnehmung, die kennt der Mensch einfach noch nicht. Also das heißt, wenn ich vor dem Spiegel stehe und mir die Zähne putze oder so, dann ist das, bin ich das alles gewöhnt, verwundert mich das nicht. Und selbst Mehrfachspiegelungen kenne ich heute auch. Also die kann ich mit dem Gehirn nachvollziehen und das Ergebnis schreckt mich nicht, verwundert mich nicht und berührt mich vielleicht auch emotional nicht. Währenddessen, wenn ich mich selbst im Raum sehe, und jede Bewegung, die ich tätige, mein Spiegelbild auch tut und sich dabei aber scheinbar losgelöst von mir bewegen kann oder bewegt, dann komme ich auf eine Ebene, wo es tatsächlich um Wahrnehmung geht und wo es auch um Emotionen geht. Und wo ich denke, dass jemand, der sich darin aufhalten wird, dort einfach auch emotional heftig was erlebt. Also ich würde jetzt nochmal den Begriff des Ganzen aufnehmen. Also den hatte ich ganz am Anfang nochmal gestellt. Also du hattest auch vorhin nochmal gesagt, dass es also für dich ein Kunstwerk ist, nicht losgelöst von zum Beispiel von der Musik, ne? Also von den Dingen, von der Filmaufnahme und so weiter. Aber ich stelle mir das jetzt vor. Also du sagst, es ist ein Wahrnehmungsprozess, den der Mensch so in dieser Ebene nicht kennt. Genau. Also du schaffst sozusagen ein Universum, was in der reinen Sichtbarkeit des Menschen noch nicht vorhanden ist. Und das Spannende war daran, dass du gesagt hast, also ich spiegle mich und dadurch durch die vielfache Spiegelung erzeugt das sozusagen ein Rundherumspiegelung. Ich kann mich also von hinten sehen und ich kann mich von vorne sehen und ich kann mich in Seite sehen. Und wenn man das jetzt wissenschaftlich erstmal versucht zu begreifen oder überhaupt wahrzunehmen. Das heißt, ich kann in verschiedenen Ebenen gleichzeitig denken. Also ich kann, oder zumindest erstmal sehen. Ich kann in verschiedenen Ebenen mich wahrnehmen, obwohl ich meinen Blick nur nach vorne richte. Naja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel interpretiert. Also wenn ich das rein mathematisch betrachte, dann... Und dort davon ausgehe, dort ist praktisch ein Punkt A, der jetzt in dem Fall ein Mensch ist, dann könnte ich das ganz einfach mathematisch aufdröseln und es würde niemand beeindrucken. Wenn ich aber dort als Mensch drin stehe, dann sehe ich halt auf einer Spiegelung, sehe ich mich eben über Kopf stehen, auf einer Spiegelung sehe ich mich von vorn, auf einer Spiegelung sehe ich mich von hinten. Und das macht praktisch diese Vielfältigkeit aus. Also das heißt, wenn ich dort bloß ein Lämpchen sehen würde, dann würde ich sagen, ja, ist ja logisch, das ergibt jetzt eine Reihe und ich sehe das so und so viel Mal und könnte das analysieren. Wenn ich aber praktisch mich selbst dort sehe und mich eben einmal von vorn und einmal von hinten und einmal von links und einmal von rechts und von oben und über Kopf, und das sind eben die Kombinationen an Einflüssen, die in dem Moment auf mich einstürzen, weil es ja wirklich einfach viel ist, wo ich denke, dass das einfach auch den Menschen auf vielen Ebenen berührt. Und dazu gibt es eben halt einfach auch die Idee, dort drin so eine Art, Ballett zu vollziehen, wo man das auch mit einer künstlerischen Variante machen könnte, dass da drin jetzt zum Beispiel jemand an einer Stange tanzt und dazu eine Musik gespielt wird. Und dann würde das auch, wie beim Sternenspiegelraum, im Prinzip alle Sinne bespielen können. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Ich denke, dass praktisch diese Ebene, sich dort drinnen selbst zu begegnen, sein kleines Spiegelbild losgelöst von sich selbst zu sehen, da fällt mir immer als Metapher ein, so die Leute, die von so Nahtoderlebnissen berichten, dass sie wie von außen auf sich selbst geschaut haben. Und das ist das, was ich dort als erstes als Metapher sehen würde, dass man sagt, dass es einfach nur was komplett Ungewohntes ist, also ein Blickwinkel, den man so nicht kennt. Mhm. Vielleicht noch als einen anderen Vergleich. Ich könnte mir eben vorstellen, dass das eben genauso ist, wenn man vor 100 Jahren jemanden ein Auto gepackt hätte und wäre mit dem 150 gefahren, der hätte der geschrien. Und vielleicht ist das ähnlich. Ne? Also wenn jemand dort reingeht und das jeden Tag 2 Stunden macht, dann ist das dann für den auch irgendwann mal normal. Aber dadurch, dass es eben diese Erfahrung bisher nicht gibt, denke ich, wird es eben diese auch emotionale Tiefe haben. Ich hatte vorhin von Fraktalen gesprochen und auch eine sehr praktische Arbeit, wo ich so ein Wandbild geschaffen habe, wo sozusagen Quadrate sich nach innen und nach außen fraktalmäßig verkleinert. Ja. Hast du noch mitgehört? Und habe auf einmal festgestellt, dass ich von der Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität stieg. Und wenn man so will, wenn man das noch fortführt, das müsste ich noch mal mehr erklären, sogar in die 4. Dimension, weil man nur durch Auszählen in die Dreiecke nicht nur die Spiralwirkung nach innen und nach außen macht, sondern es ist sozusagen, man konnte springen in verschiedenen Ebenen. Man konnte aus der 2-Dimensionalität in die 3. und so weiter. Also ein Denken, was nicht nur über Ja und Nein, also ich sehe mich nicht, ich spiegle mich nicht, sondern in einer unglaublichen Vielfältigkeit möglich ist. Und du sagst jetzt, also wenn man sich gewöhnt, also vielleicht ist unser Gehirn ja wirklich auch in der Lage, viel umfassender zu denken. Also nicht nur in diesem Ja-Nein-Prinzip, gut-böse, schwarz-weiß, sondern also in einer Vielfältigkeit und durch die Vielfältigkeit für sich sozusagen ein Bewusstsein zu kriegen. Du hattest aber, glaube ich, in der Ausführung, die ich gehört habe, auch nochmal einen wichtigen Aspekt. Also falls einer das nicht schafft, weil das zu viel ist und der Umfeld sozusagen in diesem Raum, hast du sogar vorgesehen, was macht man? Also, ja, ja. Das ist im Prinzip eine Option, die bei jedem Gerät möglich sein muss. Ich habe einen Notaus dort geschaffen, weil einfach es ist vorstellbar, dass es jemandem da drin nicht gut geht. Und das ist genauso, was ich vorhin beschrieben hatte bei der Spirale, wo eben Leute, denen ich das beschrieben hatte, eben befürchtet hatten, dass dort etwas Angsteinflößendes entsteht. Wo ich zum Glück dann tatsächlich gemerkt habe, da war ich mit meiner Vermutung, dass es eher etwas Meditatives wird, näher dran. So. Und trotzdem ist es eben nicht auszuschließen, dass jemand eben einfach beängstigend empfindet, weil er eben eine andere Erfahrung hat, aus einer anderen Geschichte kommt und vielleicht etwas erlebt hat, was dann für ihn Gefahr suggeriert oder so. Und da ist es einfach natürlich eine notwendige Rücksichtnahme, eben auch sozusagen zu können, wenn das jemandem zu viel wird, muss er auch die Chance bekommen, das abzubrechen oder zu beenden. Wir hatten in unserer Serie Praxis und Philosophie oft auch von Grenzen gesprochen. Der Körper hat Grenzen. Ne? So ist diese Bewusstseinsform oder diese Bewusstseinserweiterung, die du auch anbietest, meinst du, dass es eine menschliche Grenze ist? Weil, also nicht umsonst haben wir zwei Augen, ne? Die können zwar räumlich sehen. Und unsere körperliche Funktion hat ja bestimmte Begrenzungen. Also, Naja, habe ich ein klares Bild dazu und ich sehe das als Erkenntnismöglichkeit. Also es gibt bei den Spiegelräumen gibt es die, das kann man auch mathematisch oder physikalisch eben runterbrechen und kann sagen, ich bin dort als Mensch drin und in dem Moment, wo ich dort mich selbst betrachte, bin ich eben auch der Sender. Also in dem Fall geht Licht von mir aus und das Licht ermöglicht, dass ich mich selbst sehen kann. Dazu muss ich dann wieder beleuchtet werden, aber das sind technische Hintergründe, die kann ich das mal ausblenden. So. Also ich habe praktisch einen Punkt, der etwas sendet und der erzeugt in diesem Raum gewisse Spiegelungen. Und die Spiegelungen sind für uns als Mensch sichtbar. Und die kann ich analysieren und kann sie mir vorstellen. Und dieselben Effekte passieren aber eben auch mit Wellen oder mit Energien, deren Verlauf im Raum ich nicht sehen kann. Also die vielleicht irgendwelche Wirkungen haben an den Stellen, wo sie dann aufeinandertreffen und dann die Wellen eben Verdoppelungen erfahren oder Vervielfältigungen erfahren. Vielleicht führt das sogar irgendwie mal zu einer technischen Nutzbarkeit, das weiß ich nicht. Aber deswegen sehe ich das in jeder Hinsicht erstmal als eine Erkenntnismöglichkeit. Mhm. Welchen praktischen Nutzen das haben wird, das kann ich nicht sagen, aber ja. Schön, dass du da dazukommst, weil also wissenschaftliche, künstlerische Forschung, das ist ein Thema, was mich sehr interessiert und was es ja auch schon mittlerweile in Berlin viel mehr als in Leipzig gibt. Wir begegnen in dieser Zukunft, in der wir losschreiten durch die vielen Medienmöglichkeiten, die wir noch gar nicht wissen. Und diese neue Form, also ich stelle mir das gerade vor, also diese Spiegelung zum Beispiel mit Rechner, ist ja manchmal auch, ne? Also so, wenn man das über die Mathematik in andere Ebenen reinbringt, also man kann es ja übersetzen, auch in mathematische Formeln, dann ist es ja fast eine Unendlichkeit. Also du hast genau angegeben, wie viele Felder es gibt, ne? Also was hattest du gesprochen von 24, 48 genau. Spiegelfelder? Genau, na das ist jetzt praktisch bei dem Sternspiegelraum ist es so, das hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, es gibt dort praktisch am Anfang eine Spiegelung um einen Punkt. Es sind praktisch 24 Fragmente, die um einen Punkt sich spiegeln, um einen Stern zu erzeugen. Und das würde man, wenn man das mathematisch noch mal herunterbrechen wollte, der Effekt ist halt, dass ich den Raum, den ich real brauche, nochmal halbieren könnte. Ich könnte das auch auf ein 48stel bringen. Also das heißt, ich könnte die jetzt vorhandene Fläche nochmal halbieren. Das hat aber mehrere Nachteile. Es hat zum Beispiel den Nachteil, dass ich praktisch den Film, den ich da drauf bringe, der wäre dann auf der realen Sternfläche halbiert. Und das heißt, alle Bewegungen, die da drauf stattfinden, die müssten dann eben entlang dieser Linie verlaufen oder müssten zumindest auf diese Schnittlinie Rücksicht nehmen. Und indem ich das eben nicht gemacht habe, ist es A, für die Bespielung einfacher und B, ist der Effekt, dass ich als Zuschauer vor einem quadratischen Fenster stehe und nicht vor einem dreieckigen, was einfach für die Ausstellung einen Vorteil hat. So. Und dort ist das ist ganz klar auch wirklich Mathematik. Und das ist auch in der Besprechung so von verschiedenen Gesprächsteilnehmern betont worden, dass eben das, was ich hier erzähle, das, das klingt für die abstrus mathematisch und die können das gar nicht nachvollziehen. Und wenn man dort davor steht, kann man das eigentlich alles hinten runterfallen lassen, weil das, was man dort wahrnimmt, hat mit Mathematik gar nichts mehr zu tun, sondern dort, dort ist es ein Universum, dort ist es ein unendlicher Raum und dort ist es eine Ästhetik. Und ob man die schön findet oder nicht, das sei dahingestellt, aber man kann eben nicht dort zurückdenken und sagen, ich sehe dort ja bloß zwei Fragmente und der Rest ist alles fake, sondern es gelingt auch selbst mir, der es gebaut hat, gelingt mir nicht, diesen Raum in Spiegel zu denken. Also ich sehe dort eben diesen Raum vor mir. Also auch ein Entwicklungsprozess, ja, den du durchs Bauen auch für dich selbst erfährst und dann Dinge vielleicht auch siehst, die du vielleicht noch nicht ganz so abschätzen konntest? Nee, eigentlich nicht, weil das, was ich baue, das habe ich tatsächlich vorher am Computer erzeugt. Und das ist mir weitestgehend sehr vertraut, wenn es dann ist. Was anders ist und was mich beeindruckt, ist die Qualität. Und ich habe zum Beispiel ein Modell gebaut, das ist eben schon bestimmt mehr als 10 Jahre her. Und das Modell war eben, was weiß ich, mit einem, da war dieser halbdurchlässige Spiegel mit einer Sonnenschutzfolie auf Glas erzeugt. Und dann habe ich eben erst bei dem Sternspiegelraum fürs Kunstkraftwerk einen richtig hochwertigen Spiegel gekauft, der auch richtig viel Geld gekostet hat, der eben optische Qualität hat und eben auch noch Sicherheitsaspekte für das Museum haben musste. Und dann kam auf einmal eine Brillanz dort zustande, wo man dann davor steht und wirklich auf den Rücken fällt. Und das ist natürlich dann der Effekt, der, den kann ich nicht vorhersehen, das ist ganz klar. Ne? Das ist für die Zukunft. Hast du das nächste Installationsobjekt in deinem Kopf oder in deiner eigenen Forschungsentwicklung, kann man ja schon fast sagen? Ja, ich wäre immer durchs Leben gebremst, wie das so ist. Passieren viele Dinge, die man so nicht geplant hat. Aber es gibt ganz viele Projekte, die darauf warten, realisiert zu werden. Und da ist natürlich der größte Aspekt natürlich auch die Finanzierung und zu finden, wer das irgendwo stehen haben möchte und wer das bauenswert findet, um mich da zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, so momentan das Feld, an dem ich arbeiten muss. Mhm. Ja. Könntest du dir, so als abschließende Frage, könntest du dir vorstellen, anders interdisziplinär noch so zu arbeiten, also mit einem Team, die zwar an dem gleichen Thema dran sind, aber von anderen Ebenen kommen? Also Mathematiker ist ja fast logisch, Physiker ist auch logisch, aber was weiß ich über Philosophen zum Beispiel oder noch andere Künstler, die sozusagen einen anderen Aspekt, oder würdest du immer diesen Ideenaspekt, also ja, könntest du dir vorstellen, im Team interdisziplinär zu arbeiten? Nein, das hat verschiedene Ebenen. Also ich bin ja ganz normal Planer und arbeite im Berufsleben ja tagtäglich so, dass ich mit anderen zusammenarbeite und auch darauf angewiesen bin, von denen einfach Zuarbeiten zu bekommen auf Sachgebieten, wo ich gar keine Ahnung habe. Und das wäre, wenn man so ein Objekt bauen will. Ich war schon mal mit einer Firma im Gespräch, wo das tatsächlich geplant war, diesen begehbaren Würfelraum zu bauen. Und dann ist man sofort an der Stelle, wo man Fachleute braucht. Das ist gar keine Frage. Auf der Ideenebene ist es natürlich so, dass es total interessant ist, sich mit Leuten zu unterhalten, die ähnlich unterwegs sind. Und da muss ich aber auch andererseits sagen, dass das dann schon wieder sehr speziell ist. Also da hat dann jeder irgendwie so seine eigene Sparte, um die er sich kümmert und wo er sich festgebissen hat. Und das ist sicherlich gut, sich darüber unterhalten zu können und sich darüber auszutauschen. Aber ich glaube, das ist auch so ein Stück weit irgendwo so die eigene Geschichte, die da sehr stark mitschwingt. Und bei dem Prozess, den ich da bis jetzt hatte, zu den Objekten, die bis jetzt entstanden sind, da war es bisher tatsächlich meine Geschichte. Ja, gut. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du hier ins Studio gekommen bist am Sonntagabend, dass du den Weg auf dich genommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde eigentlich am liebsten noch eine zweite Sendung machen, weil wir haben wirklich nur so kurz geschliffen, den Eisberg. Und ich, also die Vertiefung mit mathematischen Denkformen und künstlerischen Zusammenarbeiten, also es ist nochmal für mich sehr schön rausgekommen, ne? Also dass der Mensch, auch du als Mensch, ne? Also mit deinen Möglichkeiten, eine ganz eigene Denkform entwickeln kannst über eine Installation. Und ich bin wirklich gespannt auf die nächste, die da kommt oder das, was du dann endlich bauen kannst. Ich weiß es ja, was es ist. Ja, gut, ich würde jetzt eine kleine Zwischenmusik machen und dann hören wir nochmal Paul Noé. Das war Nirvana. Ja, und wir führen gleich die Musik von Paul Noé weiter. Und ich möchte gerne noch erzählen, dass wir danach in ein Gespräch mit Katrin Felgenhauer weitergehen. Und da geht es um das Verhältnis zwischen Performance, Kunst und Philosophie. Aber jetzt zur Musik von Paul Noé. Soleil noir, soleil noir. Soleil noir. Soleil noir. Soleil noir. Soleil noir. Soleil noir. Soleil noir. Soleil noir. Das war Paul Neu und vielen Dank für die Musik und für diesen tollen Moment. Ja, ich möchte jetzt ganz gerne mit meinem Thema weitergehen, und zwar geht es um das Verhältnis zwischen Kunst und Philosophie. Das ist ein Thema, was mich wirklich sehr beschäftigt. Also wie gesagt, ich mache mit Dr. Constanze Kaise hier zusammen Praxis und Philosophie alle 4 Wochen einen Freitagabend. Und bin selbst Mitglied in einem Verein, der nennt sich Soundcheck Philosophie. Nein, das ist nicht richtig. Soundcheck Philosophie ist das Festival und der Verein ist Experiment Philosophie. Und darum geht es, also Philosophie anders darzustellen. Also mit künstlerischen Mitteln, performativen Mitteln Philosophie deutlich zu machen. Und ich selbst gehe sozusagen als Künstlerin in diese Sache hinein, nicht als Philosophin, und stelle fest, dass es Berührungspunkte zwischen Philosophie und Kunst gibt. Die Kunst denkt immer sehr über den künstlerischen Prozess, über das künstlerische Produkt und hat dadurch andere Denkansätze. Und ich bin auch der festen Meinung, dass eigentlich der Künstler oder die Künstlerin sich immer in eine bestimmte Philosophie befindet. Also sie haben einen Grund, etwas herzustellen, also schon wenn sie auch künstlerisch tätig sind. Und der Philosoph über seinen analytischen oder überhaupt über seinen Denkansatz anders rangeht und diese Berührungspunkte zwischen Kunst und Philosophie, damit bin ich in ein Gespräch von Katrin Felgenhauer gegangen. Sie ist Doktorandin in der Universität in Heidelberg, und wir haben uns in ein Gespräch begeben über diesen Zusammenhang oder eben auch über das Anderssein zwischen Kunst und Philosophie. Das Gespräch habe ich aufgezeichnet in der Universität Leipzig und würde das gerne jetzt hören lassen. So, hallo. Ja, also mir sitzt Katrin Felgenhauer gegenüber. Ich bin jetzt sozusagen, wir gehen in ein Gespräch heute. Also es soll gar nicht so sehr ein Interview sein, sondern soll ein Gespräch sein. Wir haben uns ja schon mal gegenüber gesessen, kennen uns sehr gut. Und ich bin heute sozusagen da, um eine bestimmte Frage zu stellen oder mehrere Fragen zu stellen, die sich vielleicht im Gespräch ein bisschen aufgliedern können. Und zwar geht es um die Auseinandersetzung zwischen Kunst und Philosophie. Kunst und Philosophie einerseits als Kunst, als künstlerischer Prozess, der sich sozusagen im Zusammenhang mit der Philosophie schon als ein eigenständiger Prozess entwickelt hat, als künstlerischer Prozess, und die Philosophie auch in der Form sich in künstlerische Wege begibt, um vielleicht Denkansätze anders deutlich zu machen. Du bist jetzt, also wir kennen uns über Soundcheck Philosophie. Soundcheck Philosophie ist ein Festival, was regelmäßig stattgefunden hat, und Expedition Philosophie ist der Verein dazu. Ja, Katrin, also du bist eigentlich so ein bisschen auch die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Expedition Philosophie. Was ist denn eigentlich Expedition Philosophie? Ich kann den Untertitel kurz noch nennen: Angeschlossen Internationale Gesellschaft für Performative Philosophie. Wir versammeln Akteure und Interessenten, die an der Schnittstelle von Philosophie und Kunst arbeiten oder im Interessenfeld performativer Philosophie oder Performance arbeiten. Das hattest du schon gesagt, führen seit 2012 unter dem Namen des Vereins das Soundcheck Philosophie Festival, Soundcheck Philosophie durch, das Philosophie Performance Festival Soundcheck Philosophie durch. Wo wir mittlerweile im dreijährigen Turnus Akteure deutschlandweit und auch über die Grenzen hinaus zusammenbringen, die mit künstlerischen und performativen Mitteln Denken auf die Bühne bringen, und arbeiten halt alle an der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst. Zum einen, weil wir der Meinung sind, dass es Philosophie und Denken immer schon auch eine körperliche Praxis ist und Denken nicht rein ein geistiger Prozess, sondern durch den Körper hindurch geht. Und das merkt man zum Beispiel schon, wenn man Kopfschmerzen hat oder man hat ganz, ganz viel gegessen und man ist ganz müde oder man ist einfach ausgelaugt, dann kann man schwerer denken. Also denken unabhängig vom Körper zu denken ist einfach absurd. Und wir setzen uns mit der Frage auseinander, wie das zum einen in ästhesiologischer, würde ich aus philosophischer Sicht sagen, also in wahrnehmender, wie wir wahrnehmen, in der Wahrnehmungssicht, was das bedeutet, dass wir durch den Körper die Welt erfahren, durch den Leib. Und zum anderen in ästhetischer Hinsicht, was heißt das für den Ausdruck des Denkens? Muss Denken immer nur in Form von wissenschaftlichen Texten, Publikationen, Büchern erfolgen, Vorträge, bei denen abgelesen wird vom Paper und kaum an sich an das Publikum gewandt wird? Oder ist die Präsentation von Denken nicht selbst auch ein Prozess, der performative und künstlerische Mittel bedarf, um auch in den Austauschprozess allererst zu treten mit den Rezipienten? Also, dass die Vermittlung, sowohl die Rezeption als auch die Vermittlung von Wissen, kein Akt ist, A sagt B oder B sagt A, sondern dass zwischen beiden etwas passiert. Und damit das zwischen überhaupt entsteht, muss man sich darüber Gedanken machen, was es heißt, gemeinsam zu denken. Und das ist ein gemeinsamer Denkprozess, natürlich auch die Anwesenheit des leiblichen Körpers im wirklichen Raum erfordert. Ja, das ist ganz schön, da würde ich mal so dran ansetzen. Also so erstmal dieser Zwischenraum, der Körper, ne? Also so dieses Zwischendenken, das hatten wir, glaube ich, auch mal als Begriff gehabt. Also Zwischendenken der Körperlichkeiten, der anwesenden Körperlichkeiten, die eigentlich ja wirklich auch schon aus sehr verschiedenen Welten kommen, aus sehr verschiedenen Arten auch zu denken. Ich habe das mal mitbekommen, dass man schon alleine zwar Deutsch als Sprache der Verständigung verwendet, aber es ist im Denken, zum Beispiel die Gestik in der Philosophie drückt was ganz anderes aus, als wenn ich in der Malerei die Gestik anspreche, ne? Also man verwendet das gleiche Wort, aber man hat eigentlich trotzdem verschiedene Welten auch des Denkens und des Verbalisieren des Denkens. Und da ist der künstlerische Prozess als solcher ja eine Möglichkeit, in die Bewegung zu gehen, in die Bewegung der Zwischenräume und in die Bewegung, andere Dinge denkbar zu machen. Und da würde ich jetzt mal unterscheiden, also bei Soundcheck Philosophie, also bei diesem Festival, sind auch viele Leute, die in einer darstellenden Form kommen, also in einer darstellenden Kunst, sich sozusagen philosophisch äußern wollen und andersrum, also die Philosophen auch in der darstellenden Kunst, das ist eben meistens über theatrale Formen. Aber schon mit der Performance geht es eigentlich so ein bisschen in die bildende Kunst, also in ein bildhaftes Umsetzen der Bewegung. Und schon mit Videoinstallation, Schriftinstallation sind wir dann eigentlich schon voll im bildkünstlerischen Bereich, also in der bildenden Kunst. Und damit natürlich auch einen anderen Sichtprozess. Was hat es dir erstmal von der Vielfältigkeit der Aussagen, zum Beispiel der Darstellenden, der bildenden Kunst, was hat es dir als Wissenschaftlerin, was hat sich da verändert? Also gab es eine Veränderung in der Philosophie für dich? Hat sich da was geöffnet? Ja. Na, für mich hat sich vor allem eine erkenntnistheoretische Frage dadurch geweitet. Also Erkenntnistheorie ist ein Teilgebiet der Philosophie und fragt danach, wie ist ein Subjekt beschaffen, wäre dann die transzendentalphilosophische Erkenntnistheorie, aber ist egal, lassen es mal so. Wie ist ein Subjekt beschaffen, dass es etwas als wahr wahrnimmt? Und dann macht es einen großen Unterschied, ob ich sage, der Tisch hat für uns alle die gleichen Abmessungen, weil wir ein allgemeines Maß haben, ein allgemeines Maßband haben, diesen Tisch zu messen. Und der hat halt, weiß ich nicht, 2 Meter Länge und 1,50 Meter Breite. Und jetzt ist es aber was ganz anderes, wenn wir uns darüber unterhalten wollen, dass dieser Tisch gelb ist. Da haben wir kein allgemeines Maß. Wir haben, natürlich können wir auf physikalische Gesetze und wir können dann auf die Wellenlängen des Lichtes schauen. Mhm. Aber wenn ich jetzt einem Blinden erklären möchte, was die Farbe gelb bedeutet, dann kann der anhand der Wellenlänge des Lichtes das nicht bestimmen. Und so gibt es quasi subjektive Qualitäten, nennt es Kant, der Erkenntnis, ich kann keine objektiven Aussagen machen. Trotzdem sind die aber da und real. Und die Frage ist dann, für, und das kommt, wird deutlich für mich in diesen Philosophie-Experimenten, dass ein anderer Blick für die erkenntnistheoretische Frage geöffnet wird. Dass Erkenntnistheorie sich nicht darauf beschränken darf, eine Theorie zu entwerfen, nach der sich der Gegenstand zu richten hat, sondern dass Erkenntnistheorie mit der eigenen kritischen Hinterfragen ihrer eigenen theoretischen Voraussetzungen eigentlich beginnen muss. Dass der Gegenstand ja von sich selbst etwas gibt. Und das muss irgendwie eingeholt werden können. Na, also das ist schön, dass du diese Frage mit der Farbe übernommen hast. Und das nehme ich auch ganz gerne in meine Kurse mit rein. Also Farbe ist was, man kann sich sprachlich von den sehenden Leuten auf die Farbe Gelb einigen. Ne? Aber wie jeder das Gelb wahrnimmt, das ist was sehr Individuelles. Und Farbe ist sozusagen nicht nur, selbst wenn du das über Lichtwellen messen könntest, da gibt es ganz verschiedene physikalische Theorien und keiner ist so richtig nah rangekommen. Es gibt die Farbkugel nach Otto Runge, dieses Prinzip von Goethe, das Dreieck, das kennt man. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich der Farbe zu nähern, aber keiner dieser ganzen Physiker hat eigentlich ein System entwickelt, wo man sagt, das ist das. Ne? Das ist spannend. Also die Wissenschaft hat sich versucht in der Erklärung, wie Farben sich aufgliedern, aber die individuelle Wahrnehmung der Farbe, die kann keiner 100% sagen, weil die bei jedem Menschen anders sind. Also wir kennen das, Katzen sehen nur grau, ne? Und ihre Welt ist sozusagen in diesem grauen Bereich. Also daran ist es ein ganz schönes Beispiel eigentlich, wie sich Sachen auch bedingen können. Aber ich würde ganz gerne jetzt, du bist schon so sehr in diesem Prozess drin, also dieses Denkprozesses, diese Auseinandersetzung, die dich dadurch vielleicht in andere Ebenen reinbringt. Du schreibst ja deine Doktorarbeit und du hast ja ganz bewusst eine Schule ausgesucht, wo du sozusagen diesen Zusammenhang hast, diese anderen Denkformen, also die, wo auch die künstlerischen Formen mit reinkommen. Ja, erzähl mal ganz kurz was über deine Schule, das finde ich sehr spannend. Ja, mittlerweile konnte ich die sogar abgeben schon dort. Ich hatte angefangen eigentlich an einer anderen Schule meine Dissertation zu schreiben und habe festgestellt, dass ich in diesen reinen Denkformen nicht vorankomme, dass da irgendwas ist, was ich nicht mich begreife, nicht erklären kann mit, sagen wir, klassischeren oder mittlerweile konservativeren oder sich mehr durchsetzenden Formen philosophischer Wissenschaftlichkeit. Und habe dann in Hildesheim eine Schule gefunden, der nennt es Fachbereich 2, Kulturcampus, Kulturphilosophie und ästhetische Praxis. Dort studiert man Philosophie immer in Zusammenhang mit einer bildenden oder darstellenden Kunst. Und tritt auch in den Seminaren, die angeboten werden, immer in Diskurs mit den anderen Wissenschaften oder mit den bildenden darstellenden Künsten, zudem aber auch mit philosophischen Ideen und Ansätzen, die nicht der europäischen Moderne zuzurechnen sind, sondern aus dem ostasiatischen Raum zum Beispiel kommen. Super. Und das ist sehr interessant, weil man dann zum einen Kontakt ist mit Menschen, die eben vornehmlich eine darstellende oder eine bildende Kunst studieren. Und ich komme jetzt mit meinem philosophischen Interesse. Aber die Seminare sind nicht getrennt. Es ist nicht so, dass sie in einem Campus sind. Es ist so, dass die Seminare zusammen sind. Und so ist dort jemand, der redet darüber, dass sie oder erforscht die Frage, warum der Körper zum Beispiel in der Kunst so wenig eine Rolle spielt. Obwohl ich zum Beispiel immer gedacht habe, der Körper, der spielt doch immer eine Rolle in der Kunst. Haben wir jetzt gerade ein Seminar gehabt. Und dadurch kriege ich Impulse für meine Arbeit und kann das wiederum zurückgeben in der Vorstellung von dem, wo ich dran arbeite, können die anderen. Also das ist ein sehr produktiver Austausch, der dann passiert. Mhm. Zumal man nicht nur, das möchte ich noch ergänzen, man hat nicht nur dieses klassische Lehnstuhl-Vorstellung von philosophischen Seminaren oder von wissenschaftlichen Seminaren, man sitzt da, sondern zwischendurch finden natürlich dann auch kleinere Bewegungsspiele, Interventionen und so weiter statt. Und das eröffnet einen ganz anderen Raum des Denkens. Oder auch, wenn wir bei Räumen des Denkens sind, finden dann auch Seminare in Theaterräumen statt oder in Kunstausstellungsräumen. Das gibt nochmal eine ganz andere Weite für das Denken. So, ich würde jetzt hier gerne abbrechen. Und unsere Sondersendung geht leider zu Ende. Es geht gleich weiter in Radio Blau mit einer weiteren Sendung. Und ich habe gemerkt, dass die 2 Stunden sehr, sehr schnell vergangen sind. Also es ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was ich eigentlich auch noch bringen wollte. Und ich vermute, dass es eine Fortführung geben wird. Und freue mich, Sie, euch dann wieder bei dieser Sendung begrüßen zu können mit Kunst, Philosophie und Mathematik zum Schluss noch letzte Töne von Musik. Ja, von Musik. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Genau. Und dann geht es weiter mit der nächsten Sendung. Weil sie einfach, da gibt es den Fluss sozusagen, den Fluss zwischen dem, was man spricht, was man denkt und dem, was der Arm macht, also der Körper. Und in der Malerei ist es oft so. Guten Abend, meine Damen und Herren, and welcome to the ability to laugh at weakness, right here on Radio Blau. Tonight we've got a heady lineup of vaporwave tunes to wrap up the night for the station, so don't go anywhere. Right now you're listening to Syllabus. It's called, is this Internet Club? Free as a bird.